Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du anderer Meinung warst als dein Arzt oder deine Ärztin? Und wenn, warum und um was war es gegangen und wie ist die Situation ausgegangen? Also wenn es eine Situation gab, wo du mal anderer Meinung warst, hattest du den Mut oder die Möglichkeit für dich, das auch anzusprechen und deine Gefühle und Gedanken zu äußern? Oder ja, ist es vielleicht auch... Hier in Deutschland nicht, nee, was mich betrifft nicht. Mhm. Da hattest du von deiner Mutter erzählt, ne? Dass die beim Arzt war und es da Missverständnisse gab, beziehungsweise sie auch das Gefühl hatte, dass es nicht, dass sie sich nicht so wirklich mitteilen kann, beziehungsweise... Da kann sie auch nicht, da brauchst du wirklich immer, da brauchst du halt immer einen Dolmetscher sozusagen. Mhm. Diese Kommunikation direkt zwischen ihr und ihrem Arzt findet ja nie statt, ja. Zwischen keinem von den Ärzten, also halt, weil sie halt die Sprache nicht beherrscht. Ich meine, vielleicht kannst du ja, falls dir irgendwas dazu einfällt, von einem Familienmitglied oder Bekannten erzählen, der vielleicht in einer Situation war, wo er anderer Meinung war. Also das ist halt was, was uns unter anderem auch besonders interessiert, ist zwar leider so ein bisschen fokussiert auf die negativen Aspekte, die man ja auch nicht immer nur überbetonen sollte, aber um diese Schwierigkeiten, die halt tatsächlich auch für viele Migranten besteht, wenn sie hier zu einem Arzt gehen, dass [S2] Ja. [S1] Da halt... neben den Sprachproblemen und den daraus möglichen resultierenden Missverständnissen vielleicht auch so unterschiedliche, ein unterschiedliches Körpergefühl vielleicht auch kulturell bedingt mhm. vorhanden ist und dass man vielleicht auch unterschiedliche Formulierungen gebraucht für Befindlichkeitsstörungen oder Schmerzen oder Krankheiten oder vielleicht bestimmte Schwierigkeiten und Probleme auf... Also was sie dann immer, was meine Mutter dann immer sagt oder was sie immer beschwert oder was sie immer hört, dass sie sagen, ja die deutsche Ärzte sagen immer, ihr habt nichts oder geht nach Hause oder die schreiben nie richtig, die schreiben keine Medikamente auf. Dass sie immer sagen, Leute, das stellen sie immer negativ hier, dass die Ärzte nicht schon hier ein Medikament aufschreiben. Dass man wirklich fast betteln muss um die Medikamente. Ne? Mhm. Oder dass halt nicht gesehen wird, dass man so krank, also manchmal sind sie sogar der Meinung, ja, wir sind so krank, eigentlich müsste man sogar den oder den in ein Krankenhaus, also müsste man sogar eine Überweisung im Krankenhaus kriegen, aber das machen sie auch nicht, weil wir Ausländer sind. Da bin ich immer in der Rolle, dass ich das verteidigen muss, dann denke ich, Leute, wenn ihr wirklich euch dreckig geht, dann wird es nicht darum gehen, dass, weil ihr Ausländer seid, dass ihr nicht behandelt werdet. Oder dass der Arzt sich da keine Rücksicht nimmt. Eigentlich muss er. Als Arzt müsst ihr, es gibt ja auch diese hippokratischen, ne, Eid, eigentlich müsst ihr das. Und dann denke ich, ein guter Arzt ist nicht immer der Arzt, der schnell Medikamente schreibt oder schnell ein Antibiotikum schreibt fürs Kind. Das sind halt immer die Sachen, und wo es dann immer Schwierigkeiten passieren. Also ich persönlich habe mich in dem Moment nicht nie irgendwie gegenüber Arzt ohnmächtig gefühlt oder dass ich irgendwie nicht klarkommen konnte. Es ist halt passiert, dass sie mit dem Kind, dass sie halt Infusion gekriegt hat oder als sie, die war insgesamt dreimal im Krankenhaus, jeweils eine Woche Aufenthalt, wo ich manchmal gedacht habe, okay, du kannst jetzt nicht mehr mitbestimmen, die ist jetzt im Krankenhaus, die ist jetzt auf der Station und da wird jetzt alles gemacht und die sagen zwar, dass sie das machen, aber so richtig Einfluss hast du nicht. Da wirst du auch, in dem Moment wollte ich auch das Beste fürs Kind und wenn sie gesagt haben, also das Katheter ist das, ne, wenn sie Infusion... Katheter? Ja. Katheter. Das ist ja so für Kinder, also ich habe die immer vor Augen, wie sie da sich da, die hat sich da wirklich so hart gekämpft, weil sie das nicht wollte und da konnten wirklich zwei Krankenschwestern und Arzt sie nicht richtig festhalten und da haben sie nach Venen gesucht und so eine Krankenschwester da richtig sie festgehalten. Und da musste mein Mann raus, er hat gesagt, ich werde gleich zusammenschlagen, hat er gesagt, ich kann das nicht aushalten. Mhm. Und das macht schon mit einem, also wenn das Kind so kämpft und man denkt, warum finden sie jetzt diese Vene nicht? Mhm. Das ist uns zweimal passiert, wo ich gesagt habe, das geht jetzt nicht, wir müssen ja durch drei Erwachsene das Kind irgendwie festhalten können oder so. Mhm. Oder dass man, einmal haben sie das hier richtig gut gemacht mit Ablenkung und Spielzeug oder sie haben mich mit einbezogen. Da war auch die jüngere Ärztin und jüngere Krankenschwester. Und dann hatte ich das Gefühl, Gott, ich wollte, so wie schwarzes Pädagogik, habe ich mir dann die alte Krankenschwester hier, wie sie das Kind festgehalten hat, dass er so schwarze Medizin hat, wie gesagt. Mhm. In dem Moment, das kann ja nicht sein. Also wo ich gesagt, okay, so, das müssen wir jetzt anlegen, das Kind muss Infusion kriegen und da kann man nichts machen. Und ich glaube, das vieles ist schon mit der Sprache. Wenn du wirklich die Sprache nicht kannst, kannst du auch nicht deinen Schmerzen definieren oder kannst nicht deine Befindlichkeit. Und du kannst auch nicht selbstbewusst gegenüber Ärzten sich behaupten, auftreten. Ja, letzte Frage zu diesem Blog. Gab es Situationen, wo du nicht den Anweisungen des Arztes bzw. der Ärztin oder des Apothekers, der Apothekerin gefolgt bist, in denen du es irgendwie anders gemacht hast? Schilder mir bitte eine solche Situation. Also, ne, jetzt zum Beispiel, eigentlich hast du die Frage indirekt. Ja, einmal, als er die auch Tropfen geschrieben hatte, die Medizin, also so chemisch waren, die habe ich dann nicht genommen. Ich habe das homöopathische 2 Tage genommen, dann habe ich das auch gelassen. Also ich nehme ungern Medikamente, muss ich ehrlich mal sagen. Ich mag nicht irgendwas zu nehmen, wo man nicht weiß, okay, was macht das mit deinem Körper genau? Und wenn du Kopfschmerzen hast, hast du nun mal Kopfschmerzen. Dann trinkst du halt viel oder gehst spazieren, aber jetzt nimmst du keine Kopfschmerztablette. Mhm. Es gibt auch Leute, die einfach immer mit einem Aspirin ankommen. Hier, nimmst Aspirin, das ist für alles gut. Also, Wenn du jetzt mal, das ist eine Frage, die steht da nicht, aber die fällt mir dazu gerade ein, wenn du sagst, zum Beispiel, wenn ich Kopfschmerzen habe, ach, bevor ich eine Tablette nehme, trinke ich lieber was. Wenn du dir jetzt überlegst, dein Gesundheitswissen, was du hast, ne, ist das mehr so westlich geprägt? Also hat sich das mehr so hier in Deutschland gefestigt? Oder ist es so ein Mix aus dem, was du von früher kennst? Oder... Würdest du das zuordnen können? Ich glaube, es ist so ein Mix. Du hast da gut formuliert, das ist eher ein Mix. Also, ich bin ja 94, komm, da bist du 14. Also als Kind bist du ja sowieso. Was die Eltern sagen, ist wichtig. Und Papa hat immer auf Medikamente bestanden. Und da habe ich als Kind sogar die nicht genommen. Er sagt, okay, heute noch, du hast sogar damals die Medikamente nicht genommen. Oder er stand immer auf seinen Vitamintabletten oder Sanastolsaft gab es auch schon in der Türkei, das ist. Und ich habe mir die Tabletten immer genommen, unter das Ungefährste und dann weggeschmissen. Und diesen Sanastolsaft habe ich immer nicht genommen. Und ich Medikament einfach nicht, ich mag es einfach nicht, diese Gerüche nicht. Also das riecht auch mal intensiv. Ich mag es nicht, da war ich immer eigensinnig. Und meine Geschwister schlucken heute noch irgendwelche Tabletten, die ist gut für die Nägel, das ist gut für die Gehirn. Ich weiß gar nicht, was dafür. Es gibt ja von Ingwer-Tabletten bis so diese Fisch. Diese Omega-Fettsäure. Genau, Omega-Fettsäure, ne? Und irgendwas, Tabletten, damit man, ne, keine Ahnung, besser denken kann oder irgendwelche Sachen. Also er sagt immer, ihr seid Studentin, ihr seid Schüler, ihr müsst so viel leisten. Dann denke ich mir, Gott, Papa, ja. Das ist immer so ein Streit, der hat seine Schublade, wo alles möglich drin ist. Sogar was für die Kräftigung der Haare, Fingernägel, für alles. Ne, so. Und dann kauft immer für meine Tochter diese Sanastolsaft. Immer wieder hat er das dann, ja, hast du das andere gegeben? Ich so, ja, Papa, machen wir ganz brav und so. Kauft er immer wieder. Dann sage ich, du mit deinem Ökotrip so, mit den Leuten in der Uni. Du bist ja so, also es ist schon so diese Gespräche da. Also da ist dann jemand immer dann auf Medikamente, ich eher nicht. Aber ich denke mal, ich sagte dann auch früher, ja, Opa, als Oma und Opa hatten auch nicht immer Medikamente. Dann haben sie auch mit irgendwelchen Kräutern gemacht. Und guck mal, das ist jetzt hier hoch am Kommen, wie... Die ganzen homöopathischen Mittel werden auch pflanzlicher Basis gemacht. Es muss ja was Gutes da dran sein. Es ist, glaube ich, so ein Mix von beides. Und es ist, glaube ich, hat immer was damit zu tun, mit welchen Leuten man befreundet ist oder wie das Freundeskreis ist, wie sie mit ihrem Körper oder mit ihren Kindern umgehen. Mhm. Ich habe viel gelernt, wirklich durch die... Also viel Wissen mir gefragt, mir viel angeeignet. Ich wusste nicht von dem homöopathischen Mittel früher. Da habe ich auch gesagt, Gott, das sind doch... Die hat dann für alles irgendwelche Kräuter gehabt, das ist doch das Gleiche so. Ich bin ja jemand, der sagt, durch gute, ausgewogene Ernährung kann man auch alle Vitamine zu sich nehmen. Und da ist immer derjenige, der sagt, ach, es gibt manche Sachen, da musst du so viel essen, damit du das Vitamin zu dir nehmen kannst, sage ich. Da sagt er, die Tablette lief besser. Da denke ich, Papa, okay, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn man so viel von irgendwas Sachen essen muss, damit man das, ne, gerade das erreichen kann, dieses Dosis. Ja, so, du kannst. Dann mache ich weiter. Du hast ja schon viel von den Sachen eigentlich relativ angerissen. Ich springe jetzt einfach mal zum letzteren Block über, weil wir das ja gerade schon hatten. ist ja schon ein bisschen über dein Gesundheitsbewusstsein, deine Einstellung zur Gesundheit im Endeffekt berichtet, auch schon über den Unterschied zwischen dem Gesundheitssystem und dem in der Türkei. In deinem täglichen Leben, das Thema Gesundheit, spielt das eine große Rolle, eine untergewichtige Rolle? Was nimmt das für einen Platz ein? Also, Gesundheit spielt in dem Moment für mich eine Rolle, wenn ich halt Ernährung achte. Also ich gucke, dass ich viel frische Gemüse kaufe, wenn ich in dem Moment mehr, also wenn ich mir leisten kann, dann auch Bioprodukte, auf Bioprodukte abweiche. Da gucke ich halt schon. Also gesunde Ernährung. Ja. Viel trinken, ja. Wasser, wichtig. Ja. Und Sport mache ich auch in der letzten Zeit ein bisschen. Nicht den Fahrstuhl nehmen, sondern die Treppen einfach hochgeht. Oder dass mein Kassel ist ja nicht so riesig groß, dass man viele Strecken auch einfach zu Fuß gehen kann. Also schon eine größere Rolle. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die ja viel, viel mehr tun. Ich habe immer Leute um mich herum, die denken, oh Gott, die tun viel mehr. Und natürlich auch Leute, aber wenn ich sehe, dass jemand wirklich, wenn ich das bei Freunden, guten Freunden erlebe, die schreiben mir jetzt wirklich lange an eine Arbeit, also eine Abschlussarbeit, und da wird ja nur geraucht und Kaffee getrunken und überhaupt nicht gesund ernährt, dann achte ich, sage ich dann auch so, jetzt bin auch jemand, der sagt, ich koche jetzt was Leckeres und so, dann kommst du rüber und dann isst du mal bei mir was, damit du mal was Anständiges im Magen kriegst und nicht immer so fertig sorgt, weil du jetzt gerade, mache ich auch bei ein paar Freunden auch wirklich direkt. Also Essen ist, finde ich, wichtig. Okay, also du bist da auch mehr so ein pragmatischer Typ, also statt zu glauben, Gesundheit ist nur möglich mit Sachen, ja mit Hilfsmitteln, die man sich extra zuführen muss und für die man vorher natürlich auch Geld ausgeben muss, sagst du, nö, also ich achte einfach drauf, ein Leben zu führen, wo ich irgendwie möglichst viel, also versuchst möglichst, wie soll man sagen, natürlich in Anführungsstrichen zu leben. Also ja, mittlerweile schon, ja. Ist schon Umdenken hat stattgefunden. Und seitdem man so selbstständig ist, selber bestimmen kann, jetzt schon. Oder ich würde niemals irgendwelche Vitamin C Brausetabletten kaufen, wo ich das... Oder irgendwelche heiße Zitrone. Nehme ich halt frische Zitrone und koche ich das halt einfach. Dann hast du auch frische Zitrone. Oder heiße Zitrone, da musst du nicht irgendwie diese Pulver haben. Ich mag alles nicht, was Tabletten und Pulvermäßig ist, weil das weiß ich nicht, da ist vielleicht auch eine Macke. Dieses Umdenken, das bei dir stattgefunden hat, woran würdest du das koppeln? Also du meintest eben Selbstständigkeit, also meinst du damit durch deine eigene Familie, die du gegründet hast? Oder was... Erstmal, dass man halt schon, also mein Kind, also hat mich viel auf, also ich bin viel bewusster geworden durch das Kind auch. Also früher habe ich auch immer frisch gekocht, habe ich nie Fertigprodukte genommen, weil dann habe ich schon mal so eine, dann nimmst du halt schon mal so eine Maggi-Soße. Das wird mittlerweile, also seit 8 Jahren knapp, kommt nichts mit Maggi in meine Wohnung rein, weil ich, der wusste es auch nicht. Also das ist auch so ein Bild, was man von Deutschland hat. Alles, was hier ist, ist auch gut. Mhm. Hier gibt es Gesetze, hier gibt es Regeln. Und da denkst du nicht, dass irgend so ein Lebensmittel, die verkauft wird, da drinnen, welche Geschmacksverstärker oder Farbstoffe, da kommst du gar nicht da dran, weil du denkst, das denken auch viele Migranten halt so immer noch, denken, ja, Deutschland ist doch so gut, so toll, alles, was hier ist, auch toll. Und wenn es schlecht wäre, würden sie nicht dafür Werbung machen. Dann sagen, okay, Eistee ist nicht gut, dann sagen sie für das Kind. Oder so süße Sachen an, ne? Dann sagen sie, ja, wenn das so schlecht ist, warum wird das dann verkauft überall? Dass dieses Bewusstsein nicht da ist, viele sind auch so obrigkeitshörig für die Migranten, sage ich mal. Was die im Fernsehen sehen, denken sie, dass es gut ist für Kinder, wenn dafür Werbung gemacht wird. Und das ist halt bei mir viel stattgefunden. Auch, ich hatte immer so eine Abneigung dafür, das ist auch, glaube ich, eine Erziehung. Alles, was gesagt wird, oh, ist so gut und so toll und so viel Werbung drumherum gemacht wird, denke ich immer, so gut kann es nicht sein. Mhm. Ne? Und wenn auch im Super RTL dauernd ein Werbung für irgendwelche Joghurt gemacht werden, weil da irgendwelche Vitamine drin sind, Kalzium, dann denke ich, das gibt dem Kind einfach Joghurt oder Milch. Direkt. Muss nicht irgendwelche mit. Das muss jetzt nicht Danone sein oder das muss jetzt nicht Fuchswerke sein. Das ist immer so ein Kampf, den ich mit Müttern führe, weil ich auch Mutter-Kind-Gruppen mal gemacht habe in der Neustadt. Ansonsten, also das sind halt solche Sachen, wo ich denke, man kann es auf natürliche Wege holen. Man muss jetzt nicht dafür keinen Ersatz. Okay, ja, du bist da schon auch ein Stück weit der deutschen Realität angekommen, also was hier so die Produktauswahl angeht und die Werbung dafür, ja, und dieses alles muss gut aufbereitet werden, damit auch jeder glaubt, genau das brauche ich jetzt, um glücklich zu werden. Genau, also da ist, wie gesagt, so ein Muttersein öffnet einem auch viel die Augen, aber ich finde so ein Studium oder Freundeskreis, die ich im Studium hatte, dass wir halt einfach nicht so einen ganz normalen Kindergarten hatten, dass wir auch darauf geachtet haben, viele Bioprodukte, viel Gemüse, wenig Fleisch und mit den Leuten viel geredet haben, mit anderen Eltern, wie sie das machen und so. Mhm. Das hat mich schon viel weitergebracht. Also übrigens, wenn ich wusste es nicht von Anfang an, es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich das vieles von wusste. Vieles Wissen, was wir auch wussten, haben wir auch einfach in der Migration, in der sozusagen hier in der fremden Heimat hat auch verloren. Mhm. Aber ist es nicht Gesundheitswissen oder genau, allgemein? Genau, so allgemein, auch. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir das hier verloren. Ich merke es auch, dass sie das da unten auch verloren haben. Mhm. Es geht halt darum, man sagt, okay, alles was ein Siegel hat, alles was neu ist, modern ist, ist halt besser als das alte. Das zeigt so eine Entwicklung, was die Länder machen. Gerade auch diese Entwicklung, Türkei ist ja kein Entwicklungsland, ist ja ein Schwellenland eher, oder auf dem Sprung von Schwellenland in die Moderne, und das ist halt, glaube ich, ist ein Prozess, was auch Deutschland durchgemacht hat, wo man wirklich jetzt einige Gruppen wieder zurückdenkt und sagen, früher war das doch auch nicht immer so. Genau, und das ist so eine Entwicklung, weil ich denke, okay, ich bin den jetzt ein bisschen weggelaufen, entsprungen sozusagen. Ich kann das so vergleichen aus von meinem Früher, wie ich es erlebt habe, wie es erzählt wird und wie es jetzt da unten ist in der Türkei. Und jetzt die Entwicklung in Deutschland, die habe ich natürlich auch nicht mitgekriegt, aber die habe ich mitgehört, und jetzt kriege ich die Entwicklung, was wieder zurück ist, dass man sagt, Schulmedizin ist nicht das, ist nicht A und O. Die machen auch nun mal Fehler. Diese Grenzverschiebung oder...